Ich bin immer unter Stress, nebenbei der Scheiß-Rap. Links, rechts sein Geschäft, denn schlafen kann man, wenn man tot ist. Immer korrekt, weil mein eigener Chef. Burnout, geh mir weg, 100% Eskalationsmodus. 0 auf 100 in 3,1. Und hast du noch nicht mehr drauf, Dicker, pack gleich wieder ein. Denn mein Dickkopf geht durch Wände, noch lange nicht am Ende. Fang das Glück mit meinen Händen, lass es nie wieder frei. Mich kriegt ihr nie wieder klein, denn je mehr, desto besser. Er steigert meine Kraft, ich nehm einen tiefen Atemzug aus meiner Stadt und greif an, was mich krank macht. Und entweder hältst du aus, was passiert, oder besser wieder Abstand. Tick-Tack, die Zeit rast, also drück aufs Gas. Hektik, keine Droge, sie befreit Potenzial. Schneller als der Tod, unter Stress, es ist genial. Ist das alles, was du hast? Ich fang grad erst an. Jetzt erst recht, die Zeit rast, also drück aufs Gas. Hektik, keine Droge, sie befreit Potenzial. Schneller als der Tod, unter Stress, es ist genial. Ist das alles, was ihr habt? Ich fang grad erst an. Jetzt erst recht. Sie reden und reden vom Leben und Plänen, doch gehen haarscharf dran vorbei. Sie benehmen sich wie Hunde, die bellen und nicht beißen. Und für solche Kläffer hab ich keine Zeit. Lass sie reden und reden vom Leben und Plänen, doch gehen haarscharf dran vorbei. Sie benehmen sich wie Hunde, die bellen und nicht beißen. Und für solche Kläffer hab ich keine Zeit. Tick, tack, Tag ein, Tag aus auf der Jagd. Ich spür den Atem des Teufels im Nacken, aber häng ihn wieder ab. Konzentriert, immer wach, acht Augen für die Nacht. Bin noch lange nicht satt, gebt mir alles, was ihr habt. Verdunkelte Scheiben, 24 Zoll breite Reifen. Geh Vollgas oder geh wieder beiseite. Es sind härtere Zeiten, scheiße. Doch die Stimmen in meinem Kopf sind nur in Bewegung leise. Ergreife die Flucht nach vorn, nie zu große Ziele. Auch noch drei Tage wach, ohne Amphetamine. So viele blieben liegen, ohne Kämpfe, keine Siege. Nach der Jagd ist vor der Jagd, ich bin niemals zufrieden. Tick-Tack, die Zeit rast, also drück aufs Gas. Hektik, keine Droge, sie befreit Potenzial. Schneller als der Tod, unter Stress, es ist genial. Ist das alles, was du hast? Ich fang grad erst an. Jetzt erst recht. Die Zeit rast, also drück aufs Gas. Hektik, keine Droge, sie befreit Potenzial. Schneller als der Tod, unter Stress, es ist genial. Ist das alles, was ihr habt? Ich fang grad erst an. Jetzt erst recht. Sie reden und reden vom Leben und Plänen, doch gehen haarscharf dran vorbei. Sie benehmen sich wie Hunde, die bellen und nicht beißen. Und für solche Kläffer hab ich keine Zeit. Lass sie reden und reden vom Leben und Plänen, doch gehen haarscharf dran vorbei. Sie benehmen sich wie Hunde, die bellen und nicht beißen. Und für solche Kläffer hab ich keine Zeit. Tick-Tack, ey!